das umgehende Fräulein auf der Mulde. Vor langer Zeit war auf dem Rittergute Klösterlein bei Aue ein Edelfräulein gestorben, das nach dem Tode des Nachts auf der Mulde dahinschweben sollte. Da geschah es, dass eines Sonntages zwei Bergleute in einer schönen Sommernacht von Schlemer nach Celle gingen, um daselbst Musik zu machen. Ihr Weg führte sie über die sogenannte Ochsenwiese und den Klostersteg. Als sie an die Ochsenwiese kamen, setzten sich beide nieder, um ein wenig auszuruhen. Dabei kamen sie auf den Gedanken, dem Fräulein ein Morgenständchen zu bringen. Als sie eine Weile gefiedelt hatten, näherte sich ihnen das in einen Schleier gehüllte Fräulein und warf jedem ein Sträußchen in den Schoß. Der eine von ihnen steckte das Sträußchen in seine Tasche des Kittels, der andere warf es weg. Als am nächsten Morgen der Bergmann, der sein Sträußchen eingesteckt hatte, den Kittel wieder anziehen wollte, kam ihm dasselbe so schwer vor. Er griff nun in die Tasche und zu seinem größten Erstaunen zog er das Sträußchen hervor, das sich in lauter Gold verwandelt hatte. Voller Freude teilte er dies seinem Kameraden mit. Dieser lief nun eilends nach der Ochsenwiese, um das weggeworfene Sträußchen zu suchen. Doch all seine Mühe war vergeblich. Er konnte es nicht finden und musste unverrichteter Sache wieder nach Hause zurückkehren.